Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 4, Vers 23 bis 27. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Gott segne dieses Wort. Augen auf Gott. In diesem Bibelabschnitt hier aus den Sprüchen im Kapitel 4 aus dem Alten Testament sehen wir, worauf es ankommt, unsere Augen auf Gott zu richten und unsere Augen auf Gott zu halten. Und gleich im ersten Vers sehen wir, wie wichtig es ist, unser Herz zu behüten, denn dadurch wird unser ganzes Leben beeinflusst. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir als Christen, als ruhige Sünder zu Jesus Christus kommen und eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, dass wir verstehen, dass wir uns ihm unterordnen und unsere Augen auf Gott, auf ihn gerichtet halten und auch halten lassen. Denn es gibt also praktische Hinweise hier, dass wir nicht lügen sollen, jede Form von Betrug vermeiden sollen. Besonders in unseren Beziehungen, ja, ob das nun familiär ist oder ob das nun Freunde oder Bekannte sind, Arbeitskollegen, und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in die Irre führen lassen, vor allem was Menschen sagen und dann auch tun. Denn wir können uns auch in schlechter Gesellschaft befinden und uns ist das nicht unmittelbar bewusst. Ja? Und wir nehmen die Augen von Gott, also von unserem Jesus Christus weg, also vom Kreuz sozusagen weg, also unser Jesus Christus, der ja am Kreuz gestorben ist für uns. Wir wenden uns zu solchen Momenten ab und manchmal lassen wir uns dann auch Sachen ja auch gefallen, die nicht von Gott kommen und Gottes Wille sind. Ja? Und der letzte Vers, 27, ermahnt uns nochmal dazu, weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Und das ist ganz entscheidend zu verstehen, wenn ihr in den Epheserbrief reingeht, also Epheserbrief im Neuen Testament, Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 20, dass Menschen nicht unsere Feinde sind, der Feind ist unser Feind. Und wer ist der Feind? Das ist der Teufel, der Satan. Ja? Lies das selber durch, Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10 bis 20, Paulus schreibt uns das. Und es ist also sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir doch beeinflusst werden von Menschen und von anderen. Es kommt manchmal nicht unbedingt sofort so rüber, aber es ist so, dass das Böse doch in und durch andere Menschen wirkt. Und wenn wir uns nicht in oder wenn wir uns in solcher Gesellschaft befinden, tun wir gut daran, uns abzuwenden davon, denn lasst euch nicht beirren, wir werden dann vom Bösen beeinflusst. Und auch wenn wir einen guten Charakter haben, ja, und wenn wir Jesus Christus zugewandt sind, werden wir doch immer wieder beeinflusst. Und das kann sich auch beziehen auf die Medien, ja, Fernsehen, TV, Video, Internet, Spielfilme, Comics, Bücher, Videospiele, Musik. Das ist alles nicht harmlos, das ist kein harmloser Spaß. Oft sind da Sachen drin, die uns dazu verleiten, die Augen von Gott wegzunehmen. Also seid wachsam, was ihr zuhört und wem ihr zuhört vor allem. Ja. Und das ist es im Prinzip hier. Und wenn wir in der Bibel sind, dann verstehen wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung, mit Christus wachsen, dass wir, wir halten uns nicht nur an die 10 Gebote, wir folgen den 10 Geboten zum Beispiel, sondern auch all den anderen Prinzipien und sehen eben auch an anderen Beispielen, dass es sich lohnt, unsere Augen auf Gott zu zulassen und sehen dann eben, dass wir in eigener Kraft gar nichts tun können, ja? Sondern wir müssen Jesus Christus in und durch uns, in unsere Herzen schalten und walten lassen. Und er leitet uns immer auf den rechten Weg, den geraden Weg. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Das können wir in eigener Kraft ohne Jesus Christus nicht tun. Jesus Christus ist der Weg und Jesus Christus ist das Leben und Jesus Christus zeigt uns immer den rechten Weg. Jesus Christus würde nie etwas tun oder uns ins Herz sprechen, was durch den Heiligen Geist, was den 10 Geboten widersprechen würde. Oder seinen Lehren, was er uns gelehrt hat in den Evangelien zum Beispiel oder überhaupt in der ganzen Bibel, was da beschrieben ist. Unsere Augen bleiben auf Gott gerichtet, auf unserem Herrn Jesus Christus und er leitet uns und wir sind dann immer auf dem rechten Wege. Und ja, nehmt euch das zu Herzen, das ist hier aus den Sprüchen im Alten Testament und wir halten unsere Augen auf Gott gerichtet, unseren Herrn Jesus Christus. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus den Sprüchen im 4. Kapitel und hilf uns, unsere Augen auf dich gerichtet zu halten, unsere Herzen dir zugewandt zu halten und danken dir für deine Hilfe, dass du uns ermahnst und auch ermutigst, das zu tun und dass du uns hilfst in und durch dein Wort, dass wir auf dem rechten Weg bleiben, dass wir tagtäglich in der Bibel uns befinden. Und soweit es möglich, so viel Zeit wie möglich in deinem Wort verbringen und du uns dann hilfst, auf dem rechten Weg zu bleiben und wir dann uns vom Bösen abwenden können und dem Bösen nicht folgen. Das geht nur in und durch unsere persönliche Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus Christus. Du bist das Wort und du hast uns dein Wort gegeben, die Bibel, und in unserem tagtäglichen in unserer Bibellesung tagtäglich. Und wir danken dir dafür, für all dieses, was du tust und vor allem, was du uns hier aufzeigst in der Bibel, hier aus dem Alten Testament und auch natürlich im Neuen Testament, vor allem den Evangelien. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.